Komposition von Lash und Dead-Texter Robert Hunter. Diese Version erschien vor 8 Jahren auf einem damals ganz legalen, aber unoffiziellen Live-Album der Dead. Cosmic Death heißt es. Herausgebracht wurde die Platte damals von einem Label in Luxemburg. Grateful Dead hatten ihren Fans ja eh schon seit langem das Mitschneiden ihrer Konzerte erlaubt. Sie reservierte für die Aufnahme Freaks und ihre Mikros sogar einen speziellen Platz in der Nähe des Mischpults im Publikum. Die Aufnahmen von dem Album Cosmic Death klingen aber so, als ob sie direkt vom Mischpult abgenommen wären. Eine schöne Platte, auf der auch noch eine wunderschöne Version von Looks Like Rain zu hören ist. Die Aufnahmen stammen von einem Grateful Dead Konzert im Dane County Coliseum in Madison, Wisconsin, vor ziemlich genau 25 Jahren, am 15. Februar 1973. Neueren Datums ist der nächste Konzertmitschnitt, ein Ausschnitt aus Pete Townsends Auftritt im wiedereröffneten Fillmore West in San Francisco im Frühjahr 1996. Öffentlich würde er ja sonst nicht Klavier spielen, meinte Townsend zum Publikum, aber er würde das jetzt mal versuchen. This is weird, you know, I don't play the piano in public. No. You know, that's one thing I can't play. Although I'll try for you. You know, I always try anything that anybody ever mentions. I even sometimes play Magic Bus. Just gonna do some subtle transpositions here. What's great about these moments when you guys call stuff out is I think, hell, they've got all the albums. What is there left to buy? What am I doing here? What am I plugging? What am I selling? You know, what's the point? I must be here because I want to be. That's got a strange experience for me. I was just 34 years old and I was still wandering in a haze. I was wondering why everyone I met seemed like they were lost in a maze. I don't know why I thought I should have some kind of divine right to the blues. Sympathy, not tears, people need when they're the front page sad news. Began to rise. Lovers now estranged, avoided catching each other's eyes. The girls who lost their children cursed the men who flipped the coin. Men not fit for marriage took their refuge in the oil. No one respects the flame quite like the fool who's badly burned. From all this you'd imagine that there must be something learned. Shows have come around. I'm number one in the home team. Recriminations fester and the past can never change. A woman's expectations run from both ends of the range. Once she woke with ultimate lover's face between her legs. Now he's cool and stifled, and it's she who has to beg. Slit skirt, Jeannie doesn't wear those slit skirt. I don't ever wear those ripped shirt. Can't pretend they're growing on her limits. Knee pants, Jeannie doesn't wear those knee pants. Have to be so drunk to try a new dance. We're so afraid of every new wondering why everyone I meet seems like they were lost in a maze. Pete Townsend begleitet nur von einem leider ungenannten Keyboarder im Fillmore West in San Francisco, eine Aufnahme vom Frühjahr 1996. Slit Skirts heißt dieses Stück, ein bittersüßer Song über eine Frau, die in dem Song Jeannie genannt wird und die nie Kleider mit einem Schlitz drin trägt. Der Song handelt unter anderem von unterschiedlichen Erwartungshaltungen zwischen Mann und Frau, von der Lust auf und der Angst vor neuen Romanzen und vom Älterwerden. Der Song scheint autobiografische Züge zu tragen. Ursprünglich hieß es im Text, I was just 34 years old and I was still wandering in a haze, wondering why everyone I met seemed like they were lost in a maze. Ich war gerade 34 und ich lief noch immer in einem Nebel umher und ich fragte mich, wieso alle, die ich traf, so aussahen, als ob sie in einem Irrgarten verloren wären. Der Song Slit Skirts erschien 1982 auf Townsends drittem Soloalbum All the Best Cowboys Have Chinese Eyes. Als er den Song 1996 im Fillmore East spielte, aktualisierte er diese Zeilen. I'm almost 51 years old and I'm still wandering in a haze, wondering why everyone I meet looks like they're lost in a maze. Auch das Älterwerden scheint also nicht verhindern zu können, dass man wie in einem Nebel umhergeht, ohne klar zu wissen, wohin. Und den anderen scheint es auch nicht besser zu gehen. Sie sind auch noch alle im Irrgarten verloren. I'm an English boy. I was brought up right. I was brought up right. If you raise your dress, then I will fight. My voice is clear, I got perfect poise. It's good to be down here with all the English boys. And I don't know where I am now or where I'm gonna go. I'm going round and round on the circle line like some demented kid in a mirror, trying to avoid paying for my ticket. I read about myself in the newspapers. I'm a pig, I'm a thug, I got no way to go but down. Hatred kicking a dead man, cut pieces to pieces, marking your territory, freezing up the future, stopping the stopwatch. I am despairing. I'm an English boy, I was brought up right. You can raise your dress, but I will bite. With joy, I'm proud to be here, an English boy. You know I'm an English boy. I'm an English boy. I'm an English boy. And today, who brought you into the world? But all it seems to do is make you look for a perfect girl. No tools, no toys for any English boys. Okay. Noch einmal Pete Townsend live anno 1996 im Fillmore West in San Francisco. English Boy heißt diese Nummer, ein Stück von seinem 93er Konzeptalbum Psychoderelict. Um rare Live-Aufnahmen geht's heute Nacht in den beiden Soundcheck-Stunden vom Deutschlandfunk und die Ausschnitte aus Townsends Gig im Fillmore East sind auf einer CD mit dem Titel Acoustic Magic erschienen, einer Platte, die im Moment in Spezialistenläden oder bei Plattenbörsen zu finden ist, vermutlich aber nicht mehr allzu lange. Von solchen Platten werden nämlich nur verhältnismäßig kleine Auflagen gepresst. Das Schöne an solchen Platten ist, dass man, wie bei dieser Townsend-CD, Musik zu hören bekommt, die die meisten von uns sonst nie zu Gehör bekommen hätten. In diesen Breiten hat Townsend auf jeden Fall noch nie Kammermusikabende in relativ kleinen Hallen gegeben. Oder solche Live-Platten sind ein Souvenir eines Konzerts, an das man sich gern erinnert. 1996 bin ich mit meiner Freundin extra nach Berlin gefahren, um ein zweites Konzert der damaligen Patti Smith-Tour zu sehen. Das in Köln war einfach zu gut gewesen. Von Patti Smiths Kölner und Berliner Auftritt kann man noch keine CD kaufen, aber von dem Gig, den sie bei derselben Tour in Hamburg gespielt hat, am 1. August 1996 in der Markthalle. beyond his own. tree. I fell asleep. My hand is open. I fell asleep beneath the tree. With my hand open and the fruit of the tree fell into my hand. When I awoke, my hands were filled. The tree, which I gave not to, thought not of, gave to me. This living thing in the twilight of my heart, in the twilight of my heart. This little song, my husband and I wrote for my friend Robert Mapplethorpe's 40th birthday. Robert was my great friend, and he was a great artist. He died of AIDS in 1989, and as of yet today, we still have no cure for AIDS. So please educate yourself, your loved ones, strangers. Educate your children, your young. Leave no stone unturned. Make sure everyone understands. And please be compassionate and loving to those with AIDS and supportive. And friend and supportive and non-judgmental to those suffering HIV. It's a really rough fight. Support your brothers and friends, please. Every every vow that's broken, every golden deed, all the bards were playing, binding us to breathe, and why the leaves are falling. Songs aus Patti Smiths Konzert in der Hamburger Musikhalle am 1. August 1996. About a Boy und Wild Leaves. Wild Leaves erschien 1988 nur als B-Seite einer Single. Ein wunderschönes Lied, das Patti Smith und ihr Ehemann Fred Smith zum 40. Geburtstag von Robert Mapplethorpe geschrieben haben. Der Fotograf war seit langem ein enger Freund von Patti Smith. 1989 starb er an AIDS. Beim Konzert in Hamburg versäumte es Patti Smith nicht, das Publikum auf die Notwendigkeit hinzuweisen, sich, die Kinder, alle geliebten Personen und Fremde aufzuklären und zu informieren. Und sie bat auch um Mitgefühl und Unterstützung für die mit dem Virus Infizierten und darum, ihnen ohne Vorurteile zu begegnen. It's a rough fight, so support your brothers and friends. Der Song About a Boy stammt vom 96er Album Gone Again, ein Album, das sich in vielen Songs mit dem Tod auseinandersetzt. Patti Smiths Mann, der Ex-MC5-Gitarrist Fred Sonic Smith, war gestorben, ebenso Patti Smiths Bruder Todd. About a Boy hat seinen Ursprung im Selbstmord von Nirvanas Kurt Cobain. Einem Reporter erklärte Patti Smith vor 2 Jahren, sie habe den Song aus 2 Gründen geschrieben. Zum einen als wohlmeinender Wunsch, dass die Fortsetzung seiner Reise schön sein solle, selbst nach dem, was er getan habe. Der Song sei aber auch mit einer gewissen Bitternis geschrieben worden. Die Refrainzeilen About a Boy, Beyond It All könne man einerseits so verstehen, dass er diese eine Existenzebene eben hinter sich gelassen hat, aber das sei auch ein frustrierter Refrain. Er vermittelt meinen Kummer um die Jungs, die wir verloren haben, meinte Patti Smith. Ob nun Jim Morrison oder Brian Jones. Mein Kummer um jeden von diesen jungen, begabten, getriebenen Leuten, die tatsächlich fühlen, dass sie jenseits von allem sind, dass sie ihren Körper total ruinieren können, ohne Verantwortungsgefühl gegenüber ihrer Stellung oder ihrem Talent. Patti Smith schloss diese Überlegung mit den Worten: Wir haben alle irgendeine Art von Freiheit den Weg gebahnt, aber ich glaube nicht, dass das, was damit gemacht wurde, allzu konstruktiv war.

can stand. In fact, it's when you get your foot off. You take it.